Wer immer das diesseitige Leben und seinen Schmuck will, dem lassen wir in ihm den Lohn für seine Werke in vollem Maß zukommen, und ihm wird darin nichts geschmälert.